Was schleicht dort im nächtlichen Walde so einsam wildernd umher? Wer hält in seiner Rechten so krampfhaft fest sein Gewehr? Wer hält in seiner Rechten so krampfhaft fest sein Gewehr? Da tritt aus dem nahen Gebüsche ein stolzer Hirsch hervor. Er wittert nach allen Seiten, hebt stolz sein Geweih empor. Er wittert nach allen Seiten, hebt stolz sein Geweih empor. Halt, Schurke, die Buchse herunter, so tönt es von drüben her. Dich will, dich such ich schon lange, von der Stelle kommst du mir nicht mehr. Der Wildtyp, der gibt keine Antwort, er kennt ja die sichere Hand. Ein Knallen und gleich drauf ein Aufschrei, und der Förster lag sterbend im Sand. Ein Knallen und gleich drauf ein Aufschrei, und der Förster lag sterbend im Sand. Du bist heut im Zweikampf gefallen, der Wilddieb drauf reumütig spricht. Du hast deine Pflicht treu erfüllt, doch was ich tat, weiß ich nicht. Da drückte der Wilddieb dem Förster die gebrochenen Augen zu und flüsterte leise die Worte: Gott schenke dir ewige Ruhe. Und flüsterte leise die Worte: Gott schenke dir ewige Ruhe. Er stellt sich im Ort dem Gendarmen, gepeinigt von Reue und Not. Gott schenk meine Seele Erbarmen, ich büß für des Försters Tod. Gott schenk meine Seele Erbarmen, ich büß für des Försters Tod.